Funkkolleg Musikgeschichte. 21. Kollegstunde, Tschaikowski und das mächtige Häuflein. Autor Dr. Siegfried Schiebli. Zu den musikalischen Symbolen der neuen Musik unseres Jahrhunderts, zu den Zentralmotiven des Aufbruchs der Musik zu neuen Ufern, gehört die Fagottmelodie am Anfang des Orchesterwerks Les Sacres du Printemps von Igor Stravinsky. Dass wir eine Sendung über Peter Tschaikowski und die Komponistengruppe des sogenannten Mächtigen Häufleins mit einem viel später entstandenen Werk von Igor Stravinsky einleiten, hat seinen ganz besonderen Grund. Obwohl dieses Orchesterwerk einen der größten Skandale der Musikgeschichte auslöste und heute noch von unerhörter Wirkungsfähigkeit ist, steht es in einer Tradition, die mit unserem Thema verbunden ist. Die soeben gehörte Fagottmelodie geht nämlich auf ein litauisches Volkslied zurück. Und mehr noch, viele andere Themen des Sacre von Stravinsky erinnern, mindestens im Tonfall, deutlich an russische Volkslieder. Einige Musikwissenschaftler sind sogar der Überzeugung, dass alles zentrale Geschehen in diesem 1913 abgeschlossenen Werk auf ein einziges russisches Wolgalied zurückzuführen sei. Daran ist nun zweierlei bemerkenswert. Erstens, dass ausgerechnet Volksmusik mit dazu beitrug, die Musik vom herkömmlichen Ton zu emanzipieren, ihr neues Material und neue Verfahrensweisen zuzuführen. Was in der deutschen oder französischen neuen Musik unseres Jahrhunderts undenkbar wäre, ist hier bei Stravinsky Realität. Die Folklore seines Heimatlandes als Inspirationsquelle seines konsequent modernistischen Schaffens. Bemerkenswert ist aber auch ein anderes. Stravinsky bestritt hartnäckig, dass in seinen Sacre volkstümliches Material eingeflossen sei. Er fürchtete offensichtlich, dass man ihn für einen musikalischen Naiven halten könnte, der in der Volksmusik seiner Heimat befangen sei. Er wollte um keinen Preis in die Nähe des patriotischen, mächtigen Häufleins gerückt werden und zog es vor, sich auf die Seite des Spätromantikers Tschaikowski zu schlagen, obwohl doch seine Kompositionsweise ohne das russische 19. Jahrhundert und ohne den Kampf des mächtigen Häufleins um eine typische russisch-nationale neue Musik nicht denkbar wäre. Über die Gruppe der Fünf, um das Oberhaupt der Schule Mili Balakirev, über das mächtige Häuflein also, lesen wir in Stravinskys Erinnerungen aus dem Jahre 1936. Man darf nun Ihre Mentalität von der unsrigen nicht so einfach so unterscheiden, dass man Ihre nationalistisch und unsere kosmopolitisch nennt. Die nationalen Elemente spielen auch bei Puschkin, bei Glinka und Tschaikowski eine sehr bedeutende Rolle. Nur sind sie bei diesen Künstlern eine spontane Äußerung ihres Wesens, während die nationale Tendenz bei den fünf einem doktrinären Ästhetizismus entstammt, den sie unbedingt durchsetzen wollten. Diese heimatkundliche Ästhetik, die sie hartnäckig kultivierten, ist im Grunde von dem Geist all jener Filme nicht weit entfernt, die uns das alte Russland der Zaren und Bojaren vorführen. Bei ihnen und übrigens auch bei den modernen spanischen Folkloristen, Malern wie Musikern, kann man jenen naiven, aber gefährlichen Hang feststellen, der sie dazu treibt, eine Kunst, die der Volksgeist bereits aus Instinkt geschaffen hat, noch einmal nachzumachen. Eine ziemlich unfruchtbare Neigung und ein Übel, an dem eine Menge talentierter Künstler leidet. Dennoch, das Westlertum trat bei den einen wie bei den anderen zutage, nur hatte es verschiedene Ursprünge. Kamarinskaja. Fantasie über zwei russische Volkslieder von Michail Glinka, komponiert 1848. Ein Hauptwerk der russischen Musik des 19. Jahrhunderts. Auf Glinka bezogen sich alle russischen Komponisten der zweiten Jahrhunderthälfte. Er war sozusagen der gemeinsame Nenner, auf den sich die beiden musikalischen Lager, um die es in unserer Sendung geht, einigen konnten. Glinka war es, der mit der Oper Iwan Susanin, der ursprüngliche Titel lautete »Ein Leben für den Zaren«, die Grundlage für die dramatische russische Musik der zweiten Hälfte des Jahrhunderts legte. Mit ihren bedeutendsten Namen Alexander Dagomyschski, Modest Mussorgski, Nikolai Rimski-Korsakow und Peter Tschaikowski. Zwei dieser Komponisten, Mussorgski und Rimski-Korsakow, gehörten einer Gruppierung an, für welche der Musikkritiker Wladimir Stassow die leicht ironische Bezeichnung »das mächtige Häuflein« geprägt hatte. Diese Bezeichnung drückt schon einen gewissen Fanatismus aus, der oppositionellen Strömungen häufig eigen ist. Und in der Tat war die Gruppe der Fünf, wie man sie auch nannte, nicht frei von sektiererischen Zügen. Ihr Oberhaupt, der Pianist und Komponist Mili Balakirev, war ein autoritärer Charakter, der Abweichungen von der reinen Lehre des musikalischen Volkstümlerstils streng kritisierte. Die vier anderen, Mussorgski, Rimski-Korsakow, Borodin und Kui, waren voller ehrfürchtiger Bewunderung für den strengen Balakirev. Schließlich war er von den fünf Komponisten der einzige ausgebildete Musiker. Die anderen waren im genauen Wortsinn Dilettanten, also Liebhaber oder Freizeitmusiker, die ihr Brot als Beamter, Offizier, Chemieprofessor verdienten. Die Schwierigkeiten dieser Komponisten beim Verfassen großer Orchesterwerke oder von Opern waren denn auch beträchtlich. Die Zahl der fragmentgebliebenen Werke entsprechend hoch. Ohne die Hilfe Rimski-Korsakows bei der Instrumentierung wären viele Werke Modest Mussorgskis niemals aufführbar geworden. Und selbst das Schulhaupt Balakirev quälte sich mit seiner 1862 begonnenen ersten Symphonie bis fast zum Ende des Jahrhunderts. Nun müssen Dilettanten nicht unbedingt Banausen sein. Und umgekehrt, eine akademische Ausbildung garantiert auf künstlerischem Gebiet noch lange nicht die Entstehung von Meisterwerken. Aber ganz frei von skurrilen Zügen war die musikalische Haltung des mächtigen Häufleins nicht. Und man kann sich leicht vorstellen, dass einige der kompositorischen Neuerungen dieser Gruppe ganz unmittelbar mit ihrem Dilettantismus zu tun hatten oder andersherum mit ihrer Unverdorbenheit durch die akademischen Institutionen der Musikerausbildung. Rimski-Korsakow schildert in seiner Lebenschronik anschaulich, wie sein Kollege, der Chemiker Borodin, Beruf und Freizeit komponieren zu vereinbaren versuchte. Ich wurde häufiger Gast bei Borodin, blieb nicht selten sogar zur Nacht bei ihm. Wir redeten viel über Musik. Er spielte mir seine Entwürfe und Bruchstücke der Sinfonie vor. Seine Kenntnisse vom praktischen Orchestersatz waren damals größer als die meinen, denn er spielte selbst Cello, Flöte und Oboe. Wenn ich zu ihm kam, traf ich ihn oft bei der Arbeit in seinem Laboratorium, das neben seiner Wohnung gelegen war. Nachdem er seine Arbeit beendet hatte, gingen wir in die Wohnung hinüber und begannen zu musizieren oder uns über Musik zu unterhalten. Mitten im Gespräch sprang er auf und lief ins Laboratorium, um nachzusehen, ob nicht eine seiner Mischungen verbrannt oder verdampft sei. Da erfüllte er den Korridor mit den Klängen irgendwelcher Sequenzen aus fortschreitenden Nonen oder Septimen. Dies ist ein Stück moderner Musik von 1858. Ein Ausschnitt aus der für das mächtige Häuflein typischen Ouvertüre über drei russische Volkslieder von Mili Balakirev. Das Moderne daran liegt freilich für uns heutige Hörer nicht auf der Hand. Wir müssen es uns bewusst machen, indem wir das Stück mit der damals vorherrschenden Erwartung an ein Orchesterwerk vergleichen. Zunächst ist dies keine Symphonie in mehreren Sätzen, sondern eine Ouvertüre, der aber nichts folgt. Ein Stück in der Formtradition der romantischen Orchesterouvertüre. Dass das thematische Material aus russischen Volksliedern besteht, ist allerdings höchst bemerkenswert. Denn Volksmusik galt in Russland sozusagen nicht als salonfähig. Balakirev zitiert die drei Lieder zwar im Klanggewand eines Symphonieorchesters, aber rhythmisch und melodisch ganz so, wie er sie im Volk gesungen hörte. Er verhielt sich also dem ursprünglichen Volksliedmaterial gegenüber eher wie ein getreuer Konservator als wie ein geschickter Manipulator. Dass derselbe Balakirev auch zwei Sammlungen russischer Volkslieder veröffentlichte, die aufgrund der Genauigkeit ihrer musikalischen Notation bis heute hochgeschätzt sind, ist nicht verwunderlich. Solche Liebe zum Vaterland, wie sie sich in der Pflege des musikalischen Volksgutes äußerte, war natürlich nicht auf die Gruppe der Fünf beschränkt. Auch die konkurrierende Richtung der akademisch geschulten Komponisten wie Anton Rubinstein oder Peter Tschaikowski kannte, liebte und benutzte Volkslieder in großen Instrumentalwerken und in Musikdramen. Allerdings neigte etwa Tschaikowski dazu, die russische Volksmusik im Sinne der westeuropäischen Musiktradition zu interpretieren. Und das heißt, er unterwarf die Harmonik dem westlichen Dur-Moll-System, stellte einen regulären Satz her, glättete die rhythmischen Verhältnisse. Das soeben gehörte Volkslied »Stand ein Birkenbaum« hört sich in Tschaikowskis vierter Sinfonie ganz anders an. Tschaikowski streckt das ursprünglich in 3+3 Takte gegliederte Thema durch eine eingefügte Pause, biegt es gerade taktisch zurecht und nimmt ihm damit etwas von seiner vorwärts drängenden Kraft. Was bei Balakirev noch den Reiz des Ungefügen, des Fremdartigen hat, ist bei Tschaikowski angepasst an das westliche Musikdenken in 4-taktigen Perioden. Das Volkslied ist verwestlicht, europäisiert worden. Dieses Verfahren hat ebenso wie der Vorwurf, den russische nationale Kreise daraus ableiteten, in Russland Geschichte. Die Problematik der sogenannten Westler, zu denen Rubinstein und Tschaikowski zu rechnen sind, ist in Russland viel älter als der Streit zwischen den Fünf und dem Tschaikowski-Lager. Er gründet im spannungsvollen Verhältnis zwischen Russland und Europa. Denn so eindeutig es ist, dass Russland geografisch bis zum Ural europäisch ist und dahinter asiatisch, so schwierig und wechselhaft gestaltete sich die geistige Situation, die Frage der Identität Russlands im Verhältnis zu Europa. Im späteren 19. Jahrhundert bekannte sich ein Teil der denkenden Menschen vorbehaltlos zur slawischen Identität, sah im russischen Volk den einzigen Träger einer Erneuerung europäischer Kultur und Religion. Diese Gruppe lehnte die Bemühungen des Zaren Peter der Große zu einer Europäisierung Russlands strikt ab. Sie forderte im Gegenteil einen Bewusstseinswandel in Richtung auf eine slawische Identität Russlands, aus der heraus sich auch die übrigen osteuropäischen Völker und schließlich ganz Europa geistig erneuern sollten. Diese Denkrichtung wird von den sogenannten Slavophilen vertreten, deren radikalste Geister sogar daran dachten, das ganze östliche Europa unter die Herrschaft Russlands zu bringen. Damit verwandt war die Bewegung der sogenannten Narodniki, wörtlich übersetzt der Diener am Volk oder Volksfreunde, die nach der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1861 eine Chance sahen, Bildung, Aufklärung und politisches Bewusstsein in die breite Bevölkerung Russlands zu tragen. Denn die Europäisierung Peters des Großen hatte einen Graben zwischen der europäischen Oberschicht des Landes und den altrussischen Volksmassen gerissen. Im Gegensatz zu den Slavophilen begrüßten die sogenannten Westler alle Maßnahmen des Staates, die den Rückstand Russlands gegenüber Westeuropa einholen sollten. Von einer eigenen slawischen Wesensart hielten die Westler nicht viel. Für sie war Russland schlicht ein Teil Europas, allerdings ein Zurückgebliebener, der alles daran setzen sollte, den Anschluss an Westeuropa herzustellen. Dazu gehörte auch die Modernisierung des Bildungswesens, das gegenüber Westeuropa tatsächlich im Rückstand war. Auf musikalischem Gebiet gab es beispielsweise keine Berufsschulen, keine Konservatorien, bis Anton Rubinstein 1862 in der Hauptstadt St. Petersburg das erste Konservatorium auf russischem Boden gründete. Bisher vollzog sich die Musikausbildung in rein privatem Rahmen und lag meist in den Händen italienischer, deutscher oder tschechischer Lehrer. Sie war dadurch erstens kosmopolitisch, also nicht russisch-national ausgerichtet, und war zweitens uneinheitlich und oft mangelhaft. Von einem Berufsbild des Komponisten konnte keine Rede sein. Komponisten waren bis 1861 oft Leibeigene, die die musikalischen Einfälle ihrer Herren zu Papier bringen durften. Eine Episode aus dem Leben Anton Rubinsteins mag dies verdeutlichen. Als Rubinstein einmal in der Kathedrale von Kasan in Petersburg seinen Namen ins Kirchenbuch eintragen lassen wollte, entwickelte sich folgender Dialog zwischen dem Diakon und ihm. Name, Stand, Beruf? Rubinstein, Tondichter. Sind Sie beim Theater? Nein. Dann unterrichten Sie wohl in einer Schule? Nein, ich bin Musiker, Tonkünstler. Jawohl, ich verstehe. Aber stehen Sie im Staatsdienst? Ich sagte Ihnen bereits nein. Was sind Sie dann? Wie sollen wir Sie bezeichnen? Darf ich nach dem Beruf Ihres Vaters fragen? Er ist Kaufmann zweiter Gilde. Na, jetzt verstehe ich. Sie sind also der Sohn eines Kaufmanns zweiter Gilde und als solchen wollen wir Sie dann auch eintragen. Anton Rubinstein war es auch, der den entscheidenden Beitrag zur Professionalisierung des Musiklebens in Russland leistete. Er übernahm 1859 die Leitung der für das nationale Musikleben bedeutsamen russischen Musikgesellschaft und rief drei Jahre später das erste Konservatorium ins Leben, beides übrigens mit Unterstützung des russischen Hofes. Vier Jahre später folgte sein Bruder Nikolai Rubinstein mit der Gründung eines Konservatoriums in Moskau. Von nun an durchliefen die meisten bedeutenden Musiker in Russland eine der beiden Schulen und ließen sich nach sechs Ausbildungsjahren zum freien Künstler ernennen. Unter ihnen Peter Tschaikowski, Alexander Glasunow, Sergei Rachmaninow, Alexander Skriabin, um nur einige der bedeutendsten Namen zu nennen. An dieser Stelle kann man sich fragen, was denn von gegnerischer Seite überhaupt gegen ein solches System der Musikausbildung und der Popularisierung der großen europäischen Musik durch die Konzerte der russischen Musikgesellschaft einzuwenden war. Das System arbeitete doch im Grunde reibungslos und erfolgreich. Aber die neuen Bildungsinstitutionen waren doch unverkennbare Kopien der traditionsreichen Konservatorien in Berlin, Leipzig und anderswo. Die ersten Lehrer waren größtenteils wieder Ausländer und die Ausbildung war in dem Sinne akademisch, als sie nicht auf die neue russische Musik, sondern auf das Ideal der Klassik und Romantik abzielte. Wer den revolutionären Narodniki nahestand, vermisste in den Ausbildungsprogrammen überdies die musikalische Grundlagenerziehung und die Pflege des Gesangs, als sozusagen demokratischster Kunstart. Genau diese Lücken versuchte Mili Balakirev mit der Freien Musikschule oder Musikalischen Freischule zu füllen, einer musikalischen Grundschule, die für jedermann kostenlos zugänglich war. Zwar wirkte Balakirev vorübergehend auch an der Spitze der russischen Musikgesellschaft, er unterwanderte also gleichsam das gegnerische System, aber er legte den Hauptakzent seiner Arbeit so deutlich auf die neurussische Schule, dass er die Gunst des eher kosmopolitisch orientierten Hofs bald verlor. Die Rivalität der beiden Lager blieb somit erhalten und verflüchtigte sich erst, als die Einheit des mächtigen Häufleins gegen 1870 zu zerbröckeln begann. Rimski-Korsakow wurde selber Konservatoriumsprofessor und Balakirev zog sich resigniert aus dem Musikleben zurück. Vergleicht man einmal das Gesamtwerk Tschaikowskis mit dem Balakirevs, Mussorgskis, Borodins, Kuis und Rimski-Korsakows, so fällt sogleich auf, dass Tschaikowski am ehesten das Wertsystem der europäischen Musik des 19. Jahrhunderts übernahm. Dort nahmen neben der Oper die Symphonie und symphonische Dichtung den obersten Rang ein. Gattungen, die Tschaikowski reich und mit bedeutenden Werken bediente. Die Symphonien Rimski-Korsakows oder Borodins fallen gegen ihre Opern qualitativ eher ab. Überhaupt hatte Tschaikowski für die absolute Instrumentalmusik und für deren klassische Formen am meisten Sinn. Davon zeugen seine beiden Klaviersonaten, seine drei Klavierkonzerte, das Violinkonzert, die fünf Orchestersuiten und die drei Streichquartette. Und er scheute sich nicht, bisweilen die traditionellen Formvorstellungen getreu zu bestätigen. Wie im geisterhaften Scherzo seines dritten Streichquartetts in S-Moll Opus 30, komponiert im Jahre 1876 zum Andenken an den Prager Geiger Ferdinand Laub. Thank you. keine musikalische Gattung besaß für den Streit zwischen der Ästhetik des mächtigen Häufleins und den eher westlich orientierten Komponisten eine so große Bedeutung wie die Oper. Für die Gruppe der Fünf ging es in erster Linie darum, die Vorherrschaft der italienischen Oper zu brechen, die in Russland trotz der frühen Opern Michail Klinkas noch um 1870 größte Beliebtheit genoss. Genau darum aber kämpfte auch das gegnerische Lager. Und aus diesem Streit um die Präsenz in den Opernspielplänen in Petersburg und Moskau kann man ersehen, dass der Kampf um die wahre russische Musik auch ein Kampf auf dem realen Boden des Musikbetriebs war. Es ging nicht allein um geistige Werte, sondern ebenso um Einfluss, Prestige und Erfolg auf dem repräsentativsten Feld des Musiklebens, der Oper. Was Peter Tschaikowski in den 60er Jahren an den Repräsentanten der Hauptdirektion der russischen Musikgesellschaft schrieb, trifft den Sachverhalt sehr genau. Es gäbe gegenwärtig zwei Hauptrichtungen der Opernkomposition, die sich durch ihr Verhältnis zu den musikalischen Nummern zu den traditionellen Formen unterschieden. Die einen räumen zwar ein, dass in den früheren, besonders den italienischen Opern, im Hinblick auf eine der Bühnenhandlung entsprechende Anwendung der Musik viel versäumt worden ist, haben jedoch gegen die Einbeziehung festgefügter musikalischer Nummern wie Arien, Duette, Ensemble in die Opernmusik nichts einzuwenden. Die anderen sind auf der Jagd nach größtmöglicher Realität zu dem Schluss gelangt, dass die Oper als bloße Aufeinanderfolge von Einzelteilen ein künstlerischer Nonsens sei. Ferner vertreten sie die Ansicht, dass die Menschen in der Oper, genau wie im wirklichen Leben, nicht alle zugleich sprechen können. Und schließlich glauben sie, dass ein Rezitativ, das sich sklavisch an die Sprachintonationen der Stimme hält und bei dem die Stimmung der handelnden Personen in der Orchesterbegleitung zum Ausdruck gebracht wird, die einzig vernünftige Form der Oper sei. Und diese letztere Auffassung ist keine andere als die des radikalsten Vertreters einer realistischen Musikdramatik, Modest Mussorgskis, der in vielem geradezu ein Antipode zum Musiker Tschaikowski war. Im Sommer 1868 schrieb Mussorgski die ersten vier Szenen des ersten Aktes seiner Oper Die Heirat nach der Prosakomödie von Nikolai Gogol. Niemals kam Mussorgski seinem Ziel einer realistischen, sprachähnlichen Musik näher als in der allerdings fragmentgebliebenen Oper Die Heirat. In einem Brief an Klinkas Schwester Ludmila Schestakowa von jenem Sommer 1868 heißt es: Was ich möchte, ist Folgendes. Meine handelnden Personen sollen auf der Bühne so sprechen, wie lebendige Menschen reden, aber dabei so, dass Charakter und Kraft der Intonation der handelnden Personen, gestützt vom Orchester, welches das musikalische Gewebe ihres Sprechens bildet, ihr Ziel direkt erreichen. Das heißt, meine Musik soll die künstlerische Nachbildung der menschlichen Rede in all ihren feinsten Biegungen sein. Das heißt, die Töne der menschlichen Rede als äußere Erscheinungsformen des Denkens und Fühlens sollen ohne Übertreibung und Zwang zu einer wahrheitsgetreuen, genauen, aber künstlerischen, hochkünstlerischen Musik werden. Das ist das Ideal, zu dem ich hinstrebe. Einen Wechsel von Rezitativen, Arien, Ensembles und Orchestereinlagen gibt es in der Heirat von Mussorgski nicht. Die Musik ist ohne konventionelle Formen durchkomponiert. Sie vertont den Text in unregelmäßigen Perioden Wort für Wort, will den jeweiligen Sprechtonfall in Musik umsetzen. Den vier Personen dieser unvollendeten Dialogoper sind charakteristische Leitmotive beigegeben. Sie allein helfen die Musik gliedern, die wie in einem einzigen, riesenhaften, auf mehrere Rollen verteilten Rezitativ abläuft. Die zweite Szene wird eingeleitet von einigen Orchestertakten, die die aufgeregte und hoffnungsfrohe Stimmung des Hofrats Podkolessin zum Ausdruck bringen. Er hat die Heiratsvermittlerin Fjokla beauftragt, für ihn tätig zu werden, und sie schildert ihm nun die Vorzüge einer Kaufmannstochter, mit der sie Podkolessin trotz seiner sozial höheren Stellung verkuppeln will. Nachzutragen ist, dass die Instrumentation unserer Aufnahme vom Dirigenten Gennadi Rozhdestvensky stammt. Ha ha! и рассказывай. Ну так как же, как бишь ее, Миланья? А как я сыграла? Да-да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева. Уж вот нет, так нет. То есть отшенитесь, так каждый день будете похваливать, то благодарить. Да ты все врешь, Фёкла Ивановна. Устарелая, отец мой, что врать. Пёс врет. А приданое-то, приданое, расскажи-ка вновь. А приданое? Каменный дом московский чистив от двух этажах. Уж такой прибыли, что истинно удовольствие. Один запасник хватит 700 за лавочку. Пивной подвиг тоже большое общество привлекает. А деревянный флигель, один флигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублёв по 400 по ходу приносит. Огород еще есть, большой огород. Modest Mussorgsky hat die radikale Linie seiner fragmentarischen Oper Die Heirat in seinem Schaffen nicht durchgehalten und ist in der Oper Boris Godunow wieder zu einer konventionelleren Form zurückgekehrt, ohne freilich in den Schematismus der alten Opernform mit ihren Arien, Rezitativen und Ensembles zu verfallen. Boris Godunow wurde zum bedeutendsten musikdramatischen Zeugnis des mächtigen Häufleins. Und dies nicht allein in musikalischer Hinsicht, sondern auch durch den Symbolwert, den das Werk als Volksoper von unmittelbar aktuellem Gehalt besitzt. Dabei geht der Stoff, die Geschichte des schwachen Zaren Boris, der seinen jugendlichen Stammhalter ermorden ließ und seither von Angst vor Rächern verfolgt wird, dieser Stoff geht zwar auf die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert zurück, war aber fast 300 Jahre später noch von unerhörter Aktualität. Denn Hungersnot, Elend und soziale Empörung herrschten um 1870 so gut wie um 1600. Betrachten wir eine Szene aus dem letzten Akt. Sie zeigt mit besonderer Deutlichkeit das Neue der musikdramatischen Sprache von Mussorgsky. Handelnde Person ist hier das Volk, genauer eine radikale Gruppierung, die ihrem gerechten Zorn über die zaristische Diktatur freien Lauf lässt und an einem Repräsentanten des Systems, dem Bojaren Chruschtschow, brutale Rache übt. Interessant ist an dieser Stelle weniger die Frage, ob sich Mussorgsky mit diesem terroristischen Handeln identifiziert, als die Frage nach den musikalischen Mitteln, die er anwendet. Das chorische Rezitativ im ersten Teil dieser Szene ist eine typische Errungenschaft des mächtigen Häufleins. Hätte etwa Peter Tschaikowski diesen Text vertont, so hätte er gewiss einen Sprecher aus der Gruppe ausgewählt und ihm die Handlung vorantreibenden Rezitative zugewiesen. Mussorgsky aber lässt die ganze Gruppe den Chor dialogisch sprechen und er führt die Musik bis an den Rand der Tonalität. Der tonale Bezugsrahmen der Tonart A-Moll blitzt nur am Anfang und an einigen markant kadenzierenden Stellen auf. Die Rezitative selbst sind tonartlich schwebend und in rhythmischer Prosa, also sehr unregelmäßig gehalten. Analysiert man die Szene genauer, so stellt man fest, dass die Rezitative gleichsam unterschwellig auf wenigen Motiven aufgebaut sind und dass den Tenören und den Bässen jeweils unterschiedliche charakteristische Intervalle zugeordnet sind. Der folgende Ausschnitt bringt zunächst eine kurze Orchestereinleitung, dann die besprochenen Chorrezitative und schließlich ein Spottlied, in welchem das Volk vor dem gefangenen Bojaren das Krönungsritual parodiert. Die Zeitgenossen Mussorgskis und Tschaikowskis erkannten rasch, dass die Behandlung der Chöre im Opernschaffen dieser Zeit den Angelpunkt zwischen den beiden Lagern bildete. Der Komponist Alexander Serow, der dem mächtigen Häuflein nahestand, hielt die Chöre sogar für das Allerwichtigste in der neuen russischen Oper. Chöre, freilich nicht als dekorative Elemente, sondern als Träger der Handlung. Der westeuropäischen Oper warf er vor, in ihr seien die Chorszenen nur mehr oder weniger gelungene Anhängsel zu allem Übrigen. Mit dieser Kritik sollte auch das Opernschaffen Peter Tschaikowskis getroffen werden, der übrigens bereits Jahre vor Mussorgsky den Boris Godunow-Stoff vertonen wollte, davon aber zugunsten anderer Projekte wieder Abstand nahm. Seine erfolgreichste Oper wurde Eugen Onegin, nach dem gleichnamigen Versroman von Alexander Puschkin. Bereits die Stoffwahl verrät, dass Tschaikowski kein Verfechter der nationalen Volksoper im Sinne des mächtigen Häufleins ist, sondern eher in der westeuropäischen Tradition der Romantik steht. Sein Held Eugen Onegin ist kein positives Vorbild, sondern ein Einzelgänger, von Weltschmerz und nihilistischen Gedanken getrieben. Eine Figur, wie sie vom Romantiker Lord Byron erfunden sein könnte. Die Oper führt denn auch in drei tragischen Kreisen vor, wie unglücklich Onegin bleibt und welches Unglück er stiftet. Er weist die ihn liebende Tatjana ab, er schießt im Duell seinen Freund Lenski und bleibt am Ende, nun selber verschmäht, einsam zurück. Nun ist es tatsächlich so, dass die Farbe dieser lyrischen Szenen, wie der Komponist seine Oper nannte, im Grunde ohne Kollektive, ohne Chöre auskommt. Die Landleute, die sich bereits in der zweiten Szene des ersten Aufzugs mit einem Volkslied vernehmen lassen, sind nicht mehr als Kulisse, als Hintergrund für die Gedanken Tatjanas, die wie folgt kommentiert. Ich folge gern beim Klange dieser Lieder dem Spiel der Fantasie, das mich entrückt, so weit von hier, so fern. Im Zentrum der Oper steht denn auch die berühmte Briefszene, in welcher Tatjana ihrer Sehnsucht nach Onegin Ausdruck gibt. Es versteht sich von selber, dass Volksmassen in einem Liebesgeständnis nichts zu suchen haben. Ein Chor taugte hier nicht einmal als Kulisse. Aber Tschaikowski setzt an einigen Stellen seiner Oper doch Chöre ein, die mehr sind als bloßer Hintergrund, zugleich aber weniger als handelnde Person. Im gleichen Akt der Oper Eugen Onegin tritt der Titelheld Tatjana gegenüber. Er hat ihren Brief erhalten und versucht ihr klarzumachen, dass er ihren Antrag ablehnen muss. Sein Herz, sagt er, liegt mit sich selbst im Streit. Die Ehe würde er als Zwang empfinden und die Liebe, die Tatjana ihm gestand, hält er für eine schöne Täuschung, die nur jugendlichen Menschen zusteht. Diese herbe Absage Onegins verwebt Tschaikowski nun mit einem Mädchenchor, der in seiner naiven Unschuld mehr als nur Hintergrund zum Bekenntnis Onegins ist. Der Komponist nutzt den Volksliedtonfall gleichsam als Filter, durch den hindurch das tragische Geschick Tatjanas und Onjegins umso schärfer belichtet wird. Derselbe Mädchenreigen, der am Anfang der Szene noch heiter und zuversichtlich klang, wirkt nun am Ende hohl angesichts der radikalen Aufrichtigkeit Onjegins. Die Position der Wahrheit im moralischen Sinne kommt hier nicht, wie die Ästhetik des mächtigen Häuflands es vorsah, dem Volk zu, sondern dem Einzelnen, der schonungslos seiner inneren Zerrissenheit zum Ausdruck verhilft. Uccide sulla strada bassa voi e scappi, casca già mai noi, e te ne rompe questi Der Streit zwischen musikalischen Volkstümlern und akademischen Weltmusikern gehört längst der Geschichte an. Er fand sozusagen ein natürliches Ende, nachdem Tschaikowski und die Rubinsteins, Balakirev, Mussorgsky, Borodin und Rimski-Korsakow von der Weltbühne abgetreten waren. Die russischen Komponisten, die sich um 1900 durchzusetzen begannen, allen voran Igor Strawinsky und Alexander Skriabin, können weder dem einen noch dem anderen Lager zugerechnet werden. Skriabin war zwar ein Kosmopolit wie Tschaikowski, zugleich aber ein origineller Neuerer wie die Fünf. Und Strawinsky machte sich zwar über das mächtige Häuflein und seine Ideologie lustig, griff aber ähnlich begierig in die Schatzkammer der russischen Folklore. Das heißt freilich nicht, dass der Kampf um die nationaltypische russische Musik damit ein für allemal tote Geschichte wäre. Noch im Werk des bedeutendsten Symphonikers unseres Jahrhunderts, Dmitri Schostakowitschs, ist etwas zu spüren von der Sonderstellung Russlands in der neueren Musik. Die Uhren des musikalischen Fortschritts scheinen dort anders zu gehen als in Westeuropa. Und nur aus der Tradition des 19. Jahrhunderts heraus lässt sich erklären, weshalb etwa der Schlusssatz der Suite aus dem Ballett »Das goldene Zeitalter« von Schostakowitsch zugleich unverwechselbar russisch und doch in einem nicht provinziellen Sinne modern klingt. Thank you. Sie hörten die 21. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Tschaikowski und das mächtige Häuflein von Dr. Siegfried Schiebli. Das Thema der 22. Kollegstunde, Debussy und das Französische in der Musik von Dr. Renate Groth.